Die Insolvenzverwalterin der Signa Development Selection AG, SDS, Andrea Frustorfer, zeichnet in ihrem zweiten Sanierungsbericht vom 26. Februar 2024 die fatale Entwicklung nach. Die zunächst noch günstigen Finanzierungskonditionen für Käufer und Entwickler, Urbanisierungstrends und das anhaltende Interesse an hochwertigen Immobilien trugen insbesondere im Jahr 2021 zu einem florierenden Markt bei. Die SDS nutzte diese günstigen Bedingungen, um ihre Projekte voranzutreiben und von der starken Marktdynamik zu profitieren. Kritik an diesem Investitionsverhalten von Benko und Co. sucht man im Bericht der Verwalterin vergebens. Pechon votierte wohl auch wegen dieser unkritischen Haltung in den Gläubigerversammlungen gegen die Sanierung und forderte stattdessen einen Konkurs, also die Konzentration auf die Verwertung der Immobilien und der Immobilienprojekte im Laufe der nächsten Jahre. Damit stellte er sich gegen die Verwalter und die Mehrheit der Gläubiger. Seine Gründe? Auch die Sanierungsverfahren dienen, anders als die Bezeichnung suggeriert, letztlich nur der Verwertung. Allerdings haben sie aus Sicht der Gläubiger zwei Nachteile. Die Verfahren sind deutlich teurer, unter anderem weil die Verwalter höher dotiert werden, und die Verwalter müssen den Gläubigern nicht ständig Bericht erstatten. Dadurch sind die Verfahren weniger transparent. Fehler von Gesellschaftern aus der Vergangenheit können eher unter den Teppich gekehrt werden. Und Sonderinteressen einzelner Gesellschafter, wie die des österreichischen Bauunternehmers Hans-Peter Haselsteiner oder von Pfandrechtinhabern wie der deutschen Milliardärsfamilie Schöller, könnten bei der Veräußerung von Immobilien die Oberhand gewinnen. Im Groben müssen die Verwalter zwei Arten von Objekten losschlagen. Erstens, bereits fertig gebaute und vermietete Immobilien, für die sich ein Käufer finden muss. Unter den dutzenden Häusern finden sich zahlreiche begehrte Gebäude, die sich, wie das Goldene Quartier in Wien, zu einem guten Preis verwerten lassen. Das gilt allerdings nicht für die meisten Warenhäuser, die Signa an Galeria Karstadt Kaufhof zu Höchstpreisen vermietet hatte und aus denen Galeria jetzt auszieht. Die Häuser sind oft renovierungsbedürftig und müssten für potenzielle neue Mieter komplett umgebaut werden. Das lohnt sich häufig nicht. Bis heute stehen etliche ehemalige Warenhäuser ganz oder teilweise leer, aus denen Karstadt und Kaufhof schon in früheren Sanierungsrunden ausgezogen waren. Zweitens, an die 50 Bauprojekte, die in verschiedenen Stadien vor sich hin dämmern. Dazu zählt der Elbtower, dessen Fertigbau zusätzlich rund 900 Millionen Euro kosten könnte und dessen Wirtschaftlichkeitsrechnung von der Zeit überholt wurden, weil der Immobilienmarkt eingefroren ist und Büros weit weniger begehrt sind als noch 2019 gedacht. Hier dürfte es schwer werden, solvente Käufer zu finden, wenn nicht etwa die Stadt Hamburg mit einspringt. Auch die alte Akademie in München oder das Wiener Luxuskaufhaus La Main braucht finanzkräftige und risikobereite Investoren, um irgendwann eröffnet werden zu können. Bei Objekten dieser Art könnte es etliche Jahre dauern, bis Investoren das Risiko eingehen, zumal diverse Gläubiger Ansprüche erheben und die Verwalter Kompromisse unter den Beteiligten finden müssen. Auch deshalb hat die thailändische Central Group, die Häuser wie das Berliner KDW übernommen hat, kein Interesse am La Mar. Besonders schwierig dürfte es werden, Investoren für diverse Büroprojekte der Signa in etlichen deutschen Städten zu finden. Denn viele Firmen geben Büros wegen des ungebrochenen Trends zum Homeoffice ab. Zahlreiche Bauruinen oder Baulücken dürften also noch viele Jahre vom Zusammenbruch der Signa künden. Auch die Insolvenzverwalter sind skeptisch. Sie garantieren den Gläubigern nur eine Quote von 30%. Und Wolfgang Pechorn, Anwalt der Republik, bezweifelt sogar, dass dieser Wert erreicht wird. Der Hauptgrund für den Pessimismus fast aller Handelnden liegt in den weiter hohen Zinsen und Baukosten. Beides schon Gründe für den Tod der Signa. Der Gewerbeimmobilienindex für Deutschland der Bundesbank weist für 2023 einen Wert von 134,9 aus, weit unter dem Höchststand von 171,6 aus 2019 und sogar unter dem Wert von 2016. Auch für 2024 erwarten Immobilienexperten keine durchgreifende Besserung. Bis der Markt erneut die Boomhöhen der Jahre um 2019 erreicht, dürfte es etliche Zeit dauern. Erst wenn die EZB die Leitzinsen spürbar gesenkt hat und Deutschland und Österreich wirtschaftlich wieder in Schwung kommen, werden die Immobilienpreise wieder steigen. Die schlechte Verwertungslage wird auch sichtbare Spuren in den Bilanzen vieler Investoren hinterlassen, so wie in den 1990er Jahren die Schneider-Pleite in den Bilanzen der kreditgebenden Banken. Versicherungskunden werden das mit höheren Beiträgen bezahlen, Angehörige von Pensionskassen mit sinkenden Rentenzahlungen und Aktionäre mancher Banken mit sinkenden Dividenden. Die Verantwortlichen für die leichtfertige Geldvergabe an die Signa, die Vorstände, scheinen dagegen weitgehend ungeschoren davonzukommen. Dass Benko unter tätiger Mithilfe der Immobiliengutachter und Wirtschaftsprüfer seine Immobilien sehr hoch bewertet hatte, macht es für die Insolvenzverwalter der Signa umso schwieriger, gute, die Erwartungen erfüllende Preise zu erzielen. Und etliche Projekte werden in der von der Signa erdachten Form wohl nie fertiggestellt werden. Hier finden denn auch die Parallelen zwischen den beiden Baupleitiers René Benko und Jürgen Schneider ihr Ende. Vieles von dem, was die Signa erdacht und gebaut hat, wird später einmal ganz anders dastehen als geplant. Manche Baulücken werden wohl bleiben. Sie sind Mahnmale einer wilden Wachstumsstrategie, angetrieben vom Ehrgeiz eines Mannes und der Gier und der Faulheit vieler seiner Investoren.